Die Nachgrabungen belegen auch, wie schnell die Ausgräber 1934 gearbeitet hatten. Sie näherten sich vom westlich gelegenen Leitungsgraben und trafen die Schamanin auf ihrer rechten Seite. Wir haben Fragmente von der Gelenkkugel des rechten Oberarms gefunden. Da gibt es eine Einschlagsstelle von einer modernen Hacke, berichtet Jörg Orschied. Ebenso haben wir Bruchstücke des rechten Unterschenkels entdeckt. Das sind die einzigen Stücke der beiden Langknochen, die noch vorhanden sind. Der Rest ist bei der C14-Altersdatierung zu DDR-Zeiten verschollen gegangen. Der Anthropologe ist sich sicher, dass man diese Knochen für die Beprobung ausgewählt hatte, weil sie durch die Ausgrabung beschädigt worden waren. Auch die Rippen waren auf ihrer rechten Seite stärker fragmentiert als links. Dank der Nachgrabung lässt sich ihr Skelett immer mehr vervollständigen, insbesondere was Hals- und Lendenwirbel angeht. Orschied konnte den Axiswirbel identifizieren, der direkt unter den fehlgebildeten Atlasknochen gehört. Tatsächlich weist auch dieser eine Anomalie auf, sodass die beiden bestens ineinander passen. Insofern hilft das Forschungsprojekt zumindest partiell, die körperliche Integrität der Schamanin wiederherzustellen. Selbst kleine Endgelenke von Fingern und Zehen, die kaum je in Gräbern gefunden werden, tauchen auf. Wir besitzen jetzt auch Zähne des Kindes, zumindest die Zahnkronen, sagt Orschied. Die sind so winzig, als wären sie der Zahnfee aus der Tasche gefallen. Sie waren noch gar nicht durch den Kiefer gebrochen. Immerhin bestätigen sie die bisherigen Altersschätzungen. Es war ein Säugling von 6 bis 8 Monaten. Die ersten Ausgräber glaubten, dass das Kind wohl im Schoß der Frau ruhte. Dafür sprach aber nur ein Schädelstück, das zwischen den Beinen der Frau lag. Wir vermuten eher, dass das Kind der Frau auf die Brust oder in die Arme gelegt worden war. Vor allem ihre Köpfe lagen nah beieinander, erklärt Orschied. Dafür spräche die unregelmäßige Verteilung des Ockers auf beiden Schädeln. Überdies fanden sich die meisten kindlichen Schädelreste im oberen Bereich der Grabgrube. Kann man am Skelett erkennen, ob sie überhaupt ein Kind zur Welt gebracht hat? Orschied schüttelt den Kopf. Es kann sein, dass Geburten Spuren am Becken hinterlassen. Sie tun das aber nicht in jedem Fall. Wenn man also bei einer Frau keine Spuren sieht, bedeutet das noch lange nicht, dass sie nicht geboren hat. Und bei ihr sieht man keine Spuren. Noch harren viele, meist kaum zentimetergroße menschliche Knochenfragmente ihrer Identifizierung. Merkwürdig ist, dass noch kein einziges Stück der Unterschenkel des Kindes dabei war, während die deutlich grazileren Wadenbeine erhalten sind. Womöglich ist 1934 einiges vom Aushub nicht wieder in das geleerte Grab zurückgeschüttet, sondern an anderer Stelle verwendet worden, sagt Orschied. Auch das zweite Felsenbein des Kindes haben wir bisher nicht gefunden.